Jetzt sind es nur noch wenige Tage und ich lade jeden ein, bei Bewegen dabei zu sein, wenn möglich live oder eben im Livestream. Aber einige Dinge, die können wir nur erfahren, wenn wir sie hautnah als eine Demonstration des Lebens als Leib vollziehen können. Und es wird in diesen Tagen jedenfalls geschehen. Wir werden erfahren, spüren, was es ist, Leib zu sein und in dieser direkten Abhängigkeit und in diesem direkten Bezug mit dem Haupt. Dazu ermutige ich euch und lade euch ein, nehmt euch die Zeit. Es gibt so viele Angebote, ist keine Frage. Aber ich glaube, das ist ein Schlüsselthema, das Türen öffnet, wo viele, viele Fragen und viele, viele Probleme gelöst werden. Also, bis demnächst.